Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema: Jakob und Esau. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuschauer im Internet. Es wird berichtet, nachdem wir erfahren haben, dass Isaak nach langer, langer Zeit zu einer Frau gekommen ist, ausgesucht von seinem Vater und dem treuesten Diener. Und diese Ehe war eine gute, aber ein negativer Schatten war darüber. Sie bekamen kein Kind. Es ist seltsam, in der Bibel haben wir mehrmals solche Geschichten, wo eine Ehe ohne Kinder ist, eine Weile. Und an dem knabbern die beiden, besonders natürlich die Ehefrau. Und das führt zu manchen Verirrungen, wie wir das bei Abraham gesehen haben. Aber interessanterweise sind gerade die Kinder, die dann aus solchen Ehen kommen, wo scheinbar nie irgendein Kind kommen sollte, aber dann doch gekommen ist nach längerer Zeit, gewissermaßen eine längere Anlaufzeit, das wurden immer ganz außergewöhnliche Kinder. Es wurde einfach anders geschätzt, dass da ein neues, junges Lebewesen war, als wenn das sowieso so im Laufe der Zeit, ich bin jung, daher habe ich Kinder und, das so einfach geschieht. Aber wenn es nicht so einfach geschieht, dann ist natürlich der Wert, wenn es dann kommt, das Ereignis, wesentlich größer. Wir lesen im 1. Mosebuch, Kapitel 25, in Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. 40 war Isaak, als er heiratete, und 60 war er, als es zu dieser Geburt kam. Es ist schon eine Zeit, wenn du bis zum 60. Lebensjahr warten musst, aber schon viel kürzer, denn wie lange musste Abraham warten? Der war 100. So, sie ist also jetzt schwanger, die Rebekka, Vers 22, und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib, denn es wurden Zwillinge. Da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Die streiten ja jetzt schon da drinnen. Sie merkt, was da für ein Durcheinander ist, wie die sich gegenseitig da bestrampeln gewissermaßen. Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Das ist auch bedeutsam. Heute geht man ja hin, den Arzt zu befragen. Und der schaut dann da hinein mit Ultraschall. Und sie geht hin, den Herrn zu befragen. Und sie bekommt Antwort. Der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Das heißt, die Stammväter von zwei Völkern. Du bekommst also zwei Kinder von ganz außergewöhnlicher Persönlichkeit. Die werden Stammväter von Völkern werden. Da ist natürlich viel Energie drinnen. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und das ist jetzt die totale Überraschung, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nun, älter und jünger ist ja bei Zwillingen nicht so weit auseinander. Da kann es sich ja nur um Stunden handeln, aber immerhin, der Erstgeborene, auch wenn der andere nur ein paar Minuten später kommt, ist der andere der Erstgeborene. Es heißt nun weiter in Vers 24, als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau, wie ein Fell. Und sie nannten ihn Esau. Das heißt nämlich behaart. Der wurde also gerufen, behaart, komm einmal her. Das ist schon interessant, wie man so Namen gab, einfach nach dem, was vor Augen war, was man gesehen hat. Der zweite, der wollte auch nicht lange drin warten und hat sich gedacht, ich mache es mir gleich bequem und hat sich angehalten bei seinem Bruder, damit er auch rechtzeitig herauskommt. Und das schaut natürlich lieb aus, wenn da der zweite rauskommt und hält schon die Ferse seines Bruders fest. Und weil er das gehalten hat, hat man ihn danach benannt. Fersenhalter auf Hebräisch. Jakob. So, jetzt gibt es also einen Behaarten und einen Fersenhalter. So wurden die zwei gerufen. Und es heißt hier in Vers 26, danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und dann vergehen die Jahre sehr schnell wie im Flug, denn schon im nächsten Vers lesen wir, und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber ein gesitteter Mann, er blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Nur wenige Sätze, aber was da alles dahinter steckt. Der eine ist also ein rauer, starker, tapferer, wilder Typ, der stürmt hinaus ins Leben und wenn er irgendwo ein Tier sieht, dann wird es mit seinem Pfeil und Bogen erlegt und dann bringt es nach Hause. Und dann kann er erzählen, was er da alles für Abenteuer erlebt hat. Er wird ein Jäger. Ein rauer Bursche, so wie seine Haut, so sein ganzes Leben, sein Charakter, ungestüm, leidenschaftlich, heftig, ganz auf den Augenblick bedacht. Was jetzt ist, interessiert ihn. Und da geht er voran, voller Energie. Der andere ist ganz anders. Der ist viel zarter, der ist mehr zu Hause, der bleibt so bei den Zelten, kümmert sich um die Herden, betreibt auch Ackerbau, wird Viehzüchter, Ackerbauer. Da er viel zu Hause ist, hat er auch viel Zeit, mit der Mama zu kommunizieren, mit der Rebekka. Und sie schätzt ihn, wie seine Aufmerksamkeiten, wie fürsorglich er ist, wie genau, wie sorgsam er alles hier führt. Bei seinem Bruder, da weiß man nie so genau, was als nächstes passiert. Einmal wird die Mama stürmisch abgeküsst und dann sieht sie ihn wieder wochenlang gar nicht. Je nachdem, was er halt gerade für ein Bedürfnis hat. Der eine wild, der andere mild. Kein Wunder, dass die Rebekka den, der so bei den Zelten ist und alles so sorgsam behütet, den mehr schätzt, während der Vater, der Isaak, beeindruckt ist von diesem wilden Esau, denn er selber ist gar nicht so. Er war so friedliebend, aber das, wie sein Sohn da so hinausstürmt ins Leben, das gefällt ihm. Und er freut sich, wenn der da etwas von der Jagd bringt. Isaak hat Esau lieber, Rebekka hat Jakob lieber. Hat jeder seine Vorlieben. Die Problematik ist nur, der Erstgeborene war gedacht als der, der auch einmal das Familienoberhaupt ist, wenn das bisherige stirbt, und der auch die geistliche Führung vorgibt. Und Esau war für eine geistliche Führung wahrlich nicht geboren. Denn den hat nur interessiert, was esse ich jetzt, was erlebe ich jetzt gerade. Er lebte so ganz in der Gegenwart. Und da voll hat er sich drin gebadet. Jakob hat so mehr an die Zukunft gedacht. Er hat gehört, der Segen, der Abraham mitgegeben worden ist, dass da aus diesem Geschlecht heraus der Erlöser kommen wird. Und Jakob dachte viel weiter voraus, überlegte viele Dinge sorgfältiger, langsamer. Ein Esau wird einfach entschieden, fertig. Ein Jakob hat lange überlegt, bevor er in irgendeine Richtung vorangeht. Für Esau war das Erstgeburtsrecht etwas, das weit in der Zukunft liegt. Ja, wenn der Vater stirbt, dann kriegt er das, er ist der Erstgeborene. Was interessiert ihn das jetzt? Jakob, dem das jetzt nicht zustand, hätte das gern gehabt. Ist interessant. Der eine kriegt's, beachtet's nicht. Der andere kriegt's nicht, der hätte es gerne. Es ist schon oft seltsam. So ging es auch so manchem Herrscher. Endlich bekommt er einen Sohn, der nächste König werden soll, und dann stellt man fest, völlig untauglich, völlig daneben, nichts anzufangen. Aber der Herrscher hat auch eine Tochter, die ist tüchtig, was die alles kann, zum Herrschen geboren. Leider das verkehrte Geschlecht. Und wie gern hätte so mancher Herrscher das einfach ausgetauscht, wenn doch der Sohn die Begabungen der Tochter hätte. Und hier, dieser Esau, der der Erstgeborene ist, der so diese geistliche Ausrichtung vorgeben soll für den ganzen Stamm, nichts da. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist weit weg. Was will er und Gott? Er lebt jetzt für die Gegenwart. Aber Jakob denkt immer über das nach. Erstgeburtsrecht, dieser geistliche Segen, wenn man der Priester des Hauses ist, wenn man am Altar steht. Er betrachtet da seinen Vater Isaac. Ja, so möchte er mal werden, wenn er so das Brandopfer darlegt. Und zu erzählen, wer dieser Schöpfer des Himmels und der Erde ist, den interessieren diese geistlichen Dinge. Da schlägt sein Herz höher. Esau, sein Herz schlägt höher, wenn er gerade wieder was zu essen hat. Nun, der eine, der sich nach Zukünftigem sehnt, was er nicht erhalten soll, nach dem Willen des Vaters, und der andere, der das Zukünftige nicht achtet und ganz in der Gegenwart lebt. Und eines Tages kommt dieser Esau von der Jagd nach Hause, und diesmal hat er Pech gehabt. Das Wild war schneller oder hat er gar nichts gesehen. Jedenfalls, er hat viel Zeit vertan, kommt nach Hause, ermattet, hungrig, durstig. Und wie er zu den Zelten kommt, da riecht er. Da gibt es was zu essen. Dafür ist Esau immer bereit. Er ist ja für die Gegenwart geboren. Und was sieht er da? Wie sein Bruder Jakob gerade im Topf rührt. Und der Duft steigt in seine Nase. Und unbeherrscht wie Esau, sagt er, her damit. Und der andere macht ihm klar, das habe ich für mich gekocht, nicht für dich. Das kommt bei mir hinein, nicht bei dir. Und der andere will es unbedingt haben, und wie Jakob merkt, wie Esau auf diesen Augenblick aus ist, jetzt dieses Linsengericht zu bekommen, kommt ihm ein Gedanke. Und er sagt, mach mal einen Handel, einen Tausch. Du kriegst jetzt mein leckeres Essen und dafür kriege ich von dir was. Dein Erstgeburtsrecht. Weil das ist ja seine Sehnsucht vom Jüngeren. Nun, wenn man die zwei Dinge betrachtet, ist das natürlich ein sehr ungleicher Tausch. Denn ein Essen hat einen bestimmten Wert, aber das Erstgeburtsrecht, wenn der Vater stirbt, bekommt der Erstgeborene den doppelten Anteil von allem. Und das ist natürlich etwas mehr als ein Linsengericht. Den doppelten Anteil von der Herde, von all den Tieren, ja, ist unvorstellbar, was das für ein Unterschied ist. Und Esau, und das kommt jetzt so richtig durch, lebt für den Augenblick. Er ist für Zukunft in seinem Gehirn nicht zugänglich. Jetzt will er das Essen. Jetzt. Und Esau sagt zu ihm, Vers 32, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Er denkt nicht an die Zukunft. Er verschleudert alles an diesem Tag. So wie einer, der heute den Lohn kriegt und am Abend hat er nichts mehr davon. Jakob sagt zu ihm in Vers 33, damit das nicht so einfach ist und dass das eine ernste Geschichte ist, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Und dann schlängt er das gierig hinein. So ist Esau. Wenn man die beiden so betrachtet, merkt man, ja, der eine wird es nicht weit bringen, wenn er so weitermacht. Es heißt noch im nächsten Vers, da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. Das ist hier bedeutsam. Er isst, dann ist er satt, dann steht er auf und dann geht er davon. Denkt überhaupt nicht mehr an das, was da jetzt war. Er ist jetzt gesättigt und damit passt's. Morgen ist er wieder hungrig und wieder gierig. Er stand auf und ging davor. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Das ist diese Episode. So, dann gibt es Diskussionen bei den Eltern zwischen Isaac und Rebekka. Immer wieder kommt Rebekka mit demselben Thema. Und die Reaktion von Isaak ist immer die gleiche. Rebekka kommt immer mit folgendem Gedanken. Sie sagt, erinnerst du dich, als ich schwanger war von diesen Zwillingen und die sich im Leibe da so heftig mit ihren Beinen hin und her bewegten und ich zu Gott ging und ihn fragte, hat er mir mitgeteilt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ja, was heißt denn das? Dass der Jüngere den Segen des Erstgeburtsrechts kriegt. Denn der Erstgeborene ist der Chef. Und wenn aber der Ältere dem Jüngeren dient, dann muss ja Jakob der Chef werden. Also dann solltest du dem den Segen des Erstgeborenen mitgeben. Und wie reagiert Isaak? Negativ. Und die Rebekka versucht es wieder. Und sie versucht es wieder. Und an dem Punkt kommen sie immer zum selben Ergebnis, nämlich ein gegenteiliges. Isaak bleibt beharrlich bei seiner Meinung. Und Rebekka bleibt auch beharrlich bei ihrer Meinung. Aber natürlich hat Isaak die besseren Karten, denn er ist es, der dann den Segen austeilt. Und es vergehen die Jahre. Und diese Jahre, die wirken sich aus. Wir lesen nämlich im nächsten Kapitel, Kapitel 26 des ersten Mosebuches, Vers 34. Und das passt haargenau in das, was wir bisher erkannt haben über Esau. 1. Mose 26, Vers 34. als Esau 40 Jahre alt war. Das ist also genau das Alter, wo sein Vater Isaak heiratete, nämlich die Rebekka. Und als er gleich alt ist, da nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris, des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons, des Hethiters. Nun ja, das sind irgendwelche fremdländischen Namen für uns und irgendein fremdländisches Volk. Der Herr hatte gesagt, sie sollten sich nicht mit anderen Völkern vermischen. Wie ist das bei Esau? Er sieht eine, die gefällt ihm, die nimmt er, fertig. Das ist er. Und dann sieht er wieder eine, die gefällt ihm auch, nun nimmt er die auch. Jetzt hat er zwei. Jetzt sind es aber Hethiterinnen. Die beten einen anderen Gott an, beten Götzen an. Und die zwei Frauen haben natürlich Einfluss. So wie eine Frau immer auf einen Mann Einfluss hat. Und da steht jetzt im nächsten Vers, wie wirken sich diese zwei Schwiegertöchter auf das ganze Familienleben aus? Die zwei machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Und jetzt ist die Rebekka wieder da beim Isaak und sagt, fällt dir etwas auf? Unser Erstgeborener, der taugt nicht zum Erstgeborenen. Merkst du es nicht, Isaak? Der ist nicht geistlich gesinnt. Er hat zwei geheiratet von einem anderen Volk und diese Frauen beten Götzen an. Wie soll der die geistliche Linie vorgeben, Gott den Schöpfer anzubeten, wenn er sich mit solchen Frauen verbindet? Und schau dir an Jakob, was das für ein feiner junger Mann geworden ist, wie geistlich der unterwegs ist. Er ist der, der der geistliche Führer des Stammes werden soll. Das sieht man doch jetzt mehr als deutlich. Ergebnis? Isaak bleibt beharrlich stur bei seiner Meinung. Rebekka kann es nicht fassen, wie man so blind sein kann. Gott hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, und jetzt noch der Beweis, der nimmt sich Frauen von dort und da. Aber Isaak ist nicht zu bekehren. Er ist für Esau und dabei bleibt's. Punkt. Die kommen an diesem Punkt nicht zusammen. Und man kann sich vorstellen, wie das gerieben hat in dieser Ehe. So. Und die Jahre vergehen. Und die Rebekka wartet auf die Erfüllung und denkt sich, ja, irgendwann wird Gott eingreifen. Gott wird es klar machen, denn er hat ja gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, also wird es zu dem kommen. Eines Tages, Isaak ist alt geworden. Er ist so alt geworden, dass seine Augen nichts mehr sehen. Er ist mittlerweile blind. Und irgendwie ahnt er, ewig wird so nicht weitergehen, wenn ich jetzt schon blind bin, irgendwann wird das Herz auch zum Schlagen aufhören, muss ich vorher noch das Erbe verteilen und fix machen. Und er lässt Esau rufen und sagt ihm, und das haben wir im nächsten Kapitel, Vers 27 und ab Vers 1, und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Er aber antwortete, hier bin ich. Es ist so schön beschrieben, wie da die Kommunikation früher vor sich gegangen ist. Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe und bring mir's herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne. Ich sterbe. Als Isaak den Esau ruft, hört das jemand. Und da sie in Zelten wohnen und man dann durch eine Zeltdecke getrennt ist, aber der Schal nicht getrennt ist, hört da jemand mit. Rebekka. Sie kriegt das Ganze mit. Und als sie das hört, denkt sie sich, oh, jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt kann ich nicht mehr länger warten, jetzt muss ich handeln. Sie lässt den Jakob rufen, sag ihm, jetzt heißt es Tempo machen. Hol mir schnell von der Herde das und das und das und das, so wie uns mein Vater gern hat. Wir bereiten schnell etwas zu. Heute will Isaak den Esau segnen. Jetzt machen wir es so, wir sind schneller. Du gehst hinein, er ist blind. Er sieht dich ja nicht. Bringst du das Essen, dann segnet er dich, dann hast du den Segen. Gott hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und sie ist voller Eifer und voller Begeisterung. Das ist jetzt die letzte Chance, jetzt muss man schnell sein. Jakob denkt nach. Er ist der, der überlegt. Und er sagt zu seiner Mama, der Rebekka, in Vers 11, siehe, mein Bruder Esau ist rau bei seiner Haut, er hat ein Fell. Doch ich bin glatt. Und was wird sein? Ich gehe hin, der greift mich an, sagt, ja, du bist nicht Esau, du bist Jakob. Und er sagt in Vers 12, so könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Und das Wort Jakob heißt beides, Fersenhalter. Und daraus wurde dann bei den Israeliten auch die Doppelbedeutung Betrüger, weil das hier gerade im Raum steht. Und dann fügt er hinzu, also ich würde vor ihm dastehen, vor meinem Vater, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Jakob ist der, der sich nicht gleich irgendwo hineinjagen lässt, der überlegt, der ist vorsichtig unterwegs, der denkt an die Zukunft. Er will schon den Segen, keine Frage. Aber er möchte nicht, dass aus dem Segen ein Fluch wird. Er überlegt, ist das wirklich ideal? Und wie mache ich das jetzt, wenn mich der angreift? Ich kann ja meine Haut nicht ändern. Und er fürchtet also einen Fluch. Die Mama sagt im nächsten Vers 13, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten. Geh und hole mir. Es ist seine Mama, die hat er lieb, die hat jetzt einen Plan. Sie sagt, so kommen wir zum Erstgeburtsrecht. Ja, aber er muss dabei allerhand vortäuschen, lügen. Das möchte er nicht. Aber das Erstgeburtsrecht hätte er schon gern. Und dann überlegt er hin und her, na dann holt er das. Da ging er hin, holte und brachte es seiner Mutter, da machte es seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte. Also das gab es immer schon, dass so die Familienväter etwas Bestimmtes sehr gerne essen. Und Frauen verstehen dann, wann sie sowas einsetzen müssen. Und jetzt hat sie noch eine Idee. Sie nahm Esaus, ihres ältesten Sohnes, Feierkleider. Also das Sabbatgewand wird herausgeholt, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Obwohl der Papa blind ist, aber die Kleider riechen nach Esau. Und jetzt macht sie noch etwas, damit der seine glatte Haut ein bisschen verändern kann, Vers 16. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände, und wo er glatt war, am Halse. Was also noch rausschaut von der Kleidung, dort kriegt er jetzt ein Tierfell, damit wir wissen, wie Esau ausgesehen hat. Also wenn man den gesehen hätte, käme man vielleicht auf die Idee, dass der Mensch vom Affen abstammt. So war er nämlich von seiner Haut her. Obwohl das natürlich nicht so ist. Gott hat uns geschaffen. Ja, und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und der geht jetzt ins Zelt und wir hören förmlich das Schlagen seines Herzens. Jakob ist es nicht wohl bei der ganzen Geschichte. Alles andere als wohl. Rebekka sagt, schnell, schnell, schnell, bevor der Esau kommt. Du musst flott sein. Und er ging hinein zu seinem Vater, heißt es in Vers 18. Und was sagt er dann? Mein Vater. Der Vater? Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Hey, das ist eine Frage. Normalerweise ist das ganz einfach zu beantworten. Muss er das gerade jetzt fragen? Wer bist du? So, und jetzt muss er Farbe bekennen. Was sagt er jetzt? Und jetzt kommt die erste Lüge. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setz dich, iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Puh, jetzt ist es draußen. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie hast du das so bald gefunden, mein Sohn? So schnell hast du heute ein Wild gejagt? Das war aber flott. So schnell findet man das ja normalerweise nicht in der Natur. Bei der Herde war es natürlich einfacher. Was sagt er jetzt? Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Jetzt wird er geistlich. Gott hat es mich schnell finden lassen. Ja, wenn es neben den Zelten grast, kann man es schnell finden. So, jetzt wird es noch heißer. Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich bedaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Jetzt wird es spannend. Sehen wir das Bild vor uns, wie der da hinkommt? Wie der jetzt zittert und vibriert, jetzt wieder betastet. Zum Glück war Esau so arg behaart. Als er ihn betastet hatte, was sagt der Vater? Seltsam, die Stimme ist Jakobs Stimme. Denn einer, der blind ist, der hört besonders gut, weil er muss sich auf sein Gehör verlassen. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Hände sind Esaus Hände. Eigenartig, sowas hat er noch nicht kennengelernt. Und dann kommt in Vers 24 die Frage, bist du mein Sohn Esau? Das ist hart an dem Tag. Wer bist du? Und jetzt, bist du mein Sohn Esau? Und er sagt, ja, ich bin's. So bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, das dich meine Seele segne. Da brachte er sie, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. So dass ich bemüht, so stürmisch zu sein wie Esau. Er trat hinzu, küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider, segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Weil Esau war ja immer draußen. Jetzt kommt auch der Geruch auf seine Kleider. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Mit Wein? Ist hier nicht der Alkohol gemeint? Denn es heißt ja Weinstock. Obwohl am Weinstock dann in den Trauben kein Alkohol drinnen ist. Weil im Hebräischen gibt es nur einen Begriff für das, was als Saft da drinnen ist. Und wir sagen auch, Weinstock meinen trotzdem, dass Traubensaft drinnen ist und nicht Alkohol. Völker sollen dir dienen, Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder. Und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. So, der geht hinaus beim Zelt. Jetzt hat er es hinter sich gebracht. Wer kommt fröhlich daher? Esau. Hui, das war knapp. Gerade noch vom Zelt hinausgekommen. Und dann bereitet er zu, schneidet auseinander, bratet, richtet alles her, würzt und dann marschiert er hinein. Hier bin ich, mein Vater. Was kommt jetzt für eine Frage? Wer bist du? Ja, und dann beginnt die Sache, ungemütlich zu werden. Denn es dauert nicht lange und beide, Isaak wie Esau, begreifen, oh, hier wurde ich getäuscht. Und jetzt kommt etwas durch. Esau hat ja sein Erstgeburtsrecht verkauft für ein Linsengericht. Hat geschworen, gesagt, was brauche ich das? Ich muss sowieso irgendwann sterben. Und das geistliche Erstgeburtsrecht hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber das Irdische schon, doppeltes Erbe, Familienoberhaupt, ja, das hat er schon begehrt. Er wollte das eine ohne das andere. Er wollte nur das Materielle, aber nicht das Geistliche. Und das wollte er haben. Und wie er jetzt merkt, hui, das rinnt ihm da durch die Finger, sagt er zu Isaak, bitte segne mich auch, ich möchte das auch haben. Jetzt merkt er auf einmal, dass das, worum er sich nie gekümmert hat und nie beachtet hat, in weite Ferne rückt. Jetzt will er es. Als es haben konnte, hat er es nicht begehrt. Als es nicht mehr haben kann, da begehrt es. Es ist typisch, wie wir Menschen unterwegs sind. Als Isaak einen klaren Kopf bekommt und alles jetzt auf die Reihe kriegt, blitzt es in ihm auf. Aha, das ist jetzt das, was Rebekka immer gesagt hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und was Rebekka die ganzen Jahre und Jahrzehnte nicht geschafft hat, in der Minute macht Isaak eine Kehrtwendung. Sagt, ich habe deinen Bruder gesegnet und dabei bleibt's. So beharrlich, wie er vorher bei Esau war, schwenkt er jetzt um. Sagt, der ist gesegnet, der hat jetzt das Erstgeburtsrecht und fertig. So ist es jetzt einmal. Und Esau kann das nicht begreifen. Der schreit und brüllt und weint und alles macht. So typisch, wie er eben in seiner ungestümen, leidenschaftlichen Art in seiner Gegenwartsbezogenheit ist. Der tobt, alles macht er. Verzweiflung, Wut, Zorn, Ohnmacht, alles kommt da zusammen. Im ganzen Lager hört man ihn, wie er außer sich ist vor Wut. Und von dem Tage an sinnt er auf Rache. Und Jakob merkt, ich ahnte es ja, das war doch nicht so weise. Er hat ja eh versucht, seiner Mama klarzumachen, am Ende wird es ein Fluch, der ganze Segen. Es heißt in Vers 41 von Kapitel 27 im 1. Mosebuch, und Esau war Jakob Gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Das heißt, er würde sterben. Und dann, wenn der Vater tot ist, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da lebt sich's nicht fein. Wenn du so in einem Zeltlager bist, jeden Tag gehst du nachschauen, lebt der Vater noch? Wenn der Vater nicht mehr lebt, dann lebe ich auch nicht mehr. Das ist nicht viel an Lebensqualität, was da noch übrig bleibt. So schaut dir also der Segen in Anführungsstrichen aus. Was jetzt? Und Rebekka überlegt auch, denn sie will natürlich nicht, dass ihr lieber Jakob stirbt. Deswegen hat sie das nicht arrangiert. Und dann beschließt sie etwas, sie hat einen Plan. Aber bevor wir zu diesem Plan kommen, was sagt uns diese Geschichte von Esau und Jakob heute? Wir haben hier vieles, was heute nicht anders ist. Die Masse der Menschen ist unterwegs wie Esau. Leben für den Augenblick, Hauptsache essen, trinken und was halt so dazugehört. Ich lebe und fertig. Denke nicht an die Zukunft, lebe in den Tag hinein. Andere sind mehr in die Zukunft angelegt, vorsichtiger unterwegs, planen, überlegen ihre Entscheidungen, weisere Gedanken kommen da in ihren Kopf und sind hoffentlich auch geistlich unterwegs, denken an ihren Vater im Himmel, wie der die Dinge sieht, wie der das haben möchte, denn dann hat man einen Vorteil, wenn man mit ihm übereinstimmt, die das begreifen. Und dann gibt es Verheißungen, Versprechen Gottes. Aber jetzt wird der Gläubige geprüft, denn Rebekka ist ja schon frühzeitig zu Gott gegangen, hat gefragt. Sie hat sich nur gewundert, warum sich das noch immer nicht erfüllt. Aber im entscheidenden Moment hat sie gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt hat Gott zu lange gewartet. Denn wenn heute der Isaak den Esau segnet, dann muss ich heute handeln. Sie hat ja bis dorthin gewartet, bis zu dem Tag. So lange hatte sie Geduld. Aber jetzt war ihr Vertrauen in Gottes Plan dahin. Und sie denkt sich, jetzt müssen wir handeln. Und jetzt müssen wir schnell sein. Und immer wenn wir schnell sowas auf die Beine stellen wollen, das ist dann zu wenig durchdacht. Das Ganze geht ordentlich schief. Denn Rebekka hat ihr gesagt, der Fluch, mein Sohn, den Jakob befürchtet hat, der falle auf mich. Und wir werden dann hören, wie dieser Fluch sich auf sie ausgewirkt hat. Sie hatte nicht die Geduld, so lang zu warten, weil ja alles in eine andere Richtung zu gehen schien. Sie hat es oft versucht beim Isaak, der war ja nicht zum Biegen. So erleben das ja viele Ehepartner. Am Anfang denkt man sich, naja, das werden wir schon hinkriegen. Und je länger man dann verheiratet ist, stellt man fest, so und so ist der andere. Die Illusion ist dahin. Sie bringt Isaak nicht zu diesem Punkt. Und darum nimmt sie es dann selber in die Hand. Das war ihr Fehler. Isaaks Fehler. Er bleibt beharrlich bei der Meinung, sein Lieblingssohn, obwohl der geistlich überhaupt nicht dazu taugt. Aber in dem Moment, wo es dann geschehen ist und er den Falschen gesegnet hat, den er eigentlich gar nicht segnen wollte, begreift er, das war jetzt gut. Und innerhalb von Minuten kommt er auf das Richtige. So wie Rebekka innerhalb von Minuten zum Falschen kommt. Es ist schon eigenartig. So sind wir Menschen unterwegs. Beharren immer auf dem Falschen, aber im richtigen Moment das Richtige. Andere lange Zeit, die Rebekka richtig unterwegs, aber dann im entscheidenden Moment das Falsche. Das sagt mir einiges. Das bedeutet nämlich, es hilft nicht, wenn du lange richtig unterwegs bist, aber im entscheidenden Moment das Falsche wählst, wie Rebekka. Und Gott ist glücklicherweise in der Geschichte unsagbar geduldig gewesen, dass Isaak dann doch bei dem geblieben ist. Denn er hätte sich auch vorstellen können, dass er das alles retourniert und sagt, ich bin ja betrogen worden, dann gilt das nicht, dann segne ich jetzt den Esau. Er bleibt bei seiner Segnung. Für uns heute, es ist immer gut, dem Herrn vertrauen. Auch dann, wenn du den Augenblick hast, ja, wie jetzt? Jetzt, was ist jetzt, Herr? Jetzt muss ja ich was tun. Jetzt muss ja ich das in die Hand nehmen. Aber nicht, indem ich dadurch ein anderes Gebot Gottes übertrete. Denn ich soll ja nicht betrügen. Ich soll ja nicht lügen. Wenn ich zu so etwas Zuflucht nehmen muss, damit das andere in Erfüllung geht, dann ist irgendetwas faul an der Sache. Es ist immer gut, es dem Herrn zu überlassen. Selbst dann, wenn wir meinen, na, aber wenn er nicht heute die Sache entscheidet, dann ist alles zu spät. Ja, in unseren Augen. Er sagt ja durch den Propheten Jesaja, unser Vater im Himmel, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wenn wir schon meinen, ja, aber jetzt, Herr, jetzt ist zu spät, na, für ihn nicht. Es wäre auch da noch nicht zu spät gewesen. Wir wissen nicht, wie das Gott gelenkt hätte. Er wäre schon zum Richtigen gekommen. Und Jakob und Rebekka wäre viel erspart geblieben. Damals wollte Sarah nachhelfen. Sie hat ja gehört, wir kriegen einen Sohn. Und dann hat sie gemeint, aha, wahrscheinlich ist so gemeint, dass meine Magd den Sohn kriegt. Und das ist halt dann meiner, den werde ich dann adoptieren. So wurde Ismael geboren. Bis sie draufgekommen sind, es ging daneben. Nachhelfen dem Willen Gottes brauchen wir nicht. Er weiß schon, wie er zum Ziel kommt. Vertrau ihm. Vertrau seinen Verheißungen, seinen Versprechen. Er wird es ans Ziel bringen. Auch wenn es im Augenblick nicht danach aussieht. Es lohnt sich immer, ihm zu vertrauen und gehorsam den Weg zu gehen, den er vorzeichnet. Wohl uns, wenn wir so handeln. Amen. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist, du bist so weise und so weit vorausschauend. Und wir sind ungeduldig. Und auf der anderen Seite beharrlich, stur. Wenn wir nur beim Richtigen so beharrlich immer dran wären. O Herr, wir brauchen einfach deinen Blick, wie du Dinge siehst, und das Vertrauen, darauf zu warten, bis du die Dinge zu deiner Zeit so lenkst und führst und leitest, dass am Ende sich alles in Wohlgefallen auflöst. Danke, dass wir alles getrost in deine Hände legen können. Du wirst für uns sorgen. Du, weil wir deine Kinder sind. Du wirst niemand verhungern lassen, der dir vertraut, weil du uns liebst, du, der Reichste des Universums. Du wirst dafür sorgen, dass jeder an sein Ziel kommt, der sein Vertrauen auf dich setzt.